Gute Nachbar. Ah, grüß Gott. Am Markt habe ich mitgenommen. Ah? Ist ja nur eine Delikatesse zur Frühjahrsrate. Ja. Das kostet ja auch ein schönes Geld, aber manchmal muss man sich halt doch ein bisschen was Extras zuglauben. Ja, jetzt sind sie am besten, die Jungen. Jetzt haben sie da den richtigen Saft und den feinen Biss. Also das haben sie im Juli und im August immer. Was geht jetzt so einer kosten? Mein, das trauen wir gleich gar nicht sagen, ist ein direkter Sinn für einen Radi. 30 Pfennig. Ja. Alles wird teurer, so geht der Radi. Wissen Sie? Danke schön. Bitte schön, Herr. Zum Wohl. Wissen Sie, ich hätte ja auch für 20 Pfennig geben, aber da reibt mir ein Zehner nicht. Ich schau's nicht an, wenn ich was Richtiges kriege dafür. Am Griff kenne ich sein Radio, was er ist. Nicht die Gräser nimmer, sind nicht alle die besser. Ja. Am Gewicht kenne ich's. Ja, ein Gefühl muss man halt haben dafür. Ja, so ist richtig. Man darf beim Zählen nicht anschneiden, dann rede ich. Weil der Länge noch und ja nicht aufschnitzeln. Das war ein Sinn. Ja, nicht zu dünn. Man darf schon ein bisschen am Biss spüren. Na, ich muss ja wieder gerade recht. Ja, gut ist, sag ich. Sag doch mal, wer gut Radi schneidet, kann auch gut tanzen. Naja, so weit trifft es schon zu. Ah, so? Wissen Sie, also Junge, da habe ich viel mein Leben gern gefangen, aber jetzt lassen halt tanzen aus. Ja, überhaupt. Also ein Radi ist mir gleich lieber, als wäre so ein Rass-Webspiel. Die Sprache der beiden war zweifellos bayerisch, und zwar waschechtes Münchnerisch. Und das hält man ja vielfach für das Bayerische schlechthin.